Des Mädchens Klage von Friedrich von Schiller. Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, das Mägdlein sitzet an Ufers grün. Es bricht sich die Welle mit Macht, und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, das Auge von Weinen getrübet. Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, rufe dein Kind zurück, ich habe genossen das irdische Glück, ich habe gelebt und geliebet. Es rinnet der Tränen vergeblicher Lauf, die Klage, sie wecket die Toten nicht auf. Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust nach der süßen Liebe verschwundener Lust. Ich, die himmlische, will's nicht versagen. Lass rinnen der Tränen vergeblichen Lauf, es wecke die Klage den Toten nicht auf. Das süßeste Glück für die trauernde Brust nach der schönen Liebe verschwundener Lust sind der Liebe Schmerzen und Klagen.